Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche, welche Woche denn? Ich glaube 49, 2011. Was soll ich sagen? Ich bin fast eingeschlafen letzte Woche. Es ist mal überhaupt nichts großartig Dringendes, Wahnsinniges passiert. Naja, ein paar Kleinigkeiten habe ich dann eben doch rausgepickt. Vielleicht sind das Themen, wo man ein bisschen ausführlicher darüber sprechen könnte. Schauen wir mal, ob ich mich da wieder reinsteigere oder nicht. Unter anderem war ein großes Thema die Tageswebschau. Jedenfalls bei mir. Einige werden es wahrscheinlich überhaupt noch nicht gehört haben bisher. Weil das stand eigentlich relativ unprominent bei den anderen Medien in den Schlagzeilen. Klar, ist ja auch zu verstehen, ist ja schlicht die Konkurrenz. Aber die Tagesschau der ARD will tatsächlich eine sogenannte Tageswebschau herausbringen, die, jetzt kommt wieder so ein kleiner, so ein kleiner Punkt, wo ich skeptisch bin, die sich an ein jüngeres Publikum wendet. Okay, das hört sich nicht gut an, aber der Rest hört sich doch als vielversprechender Ansatz an, denn damit soll die Tagesschau eben den Sprung ins 21. Jahrhundert schaffen und eben auch für die Zuschauer des Webs interessant werden. Klar, viele Zuschauer wandern ab, nicht nur von der ARD, sondern grundsätzlich und schauen sich lieber News-Sendungen, kurz knackige News an, die vorwiegend halt so wie Podcasts zum Beispiel von ja privaten oder halbprivaten Leuten gemacht werden. Ja, manchmal stehen auch kleine Firmen dahinter, aber so eine richtig große News-Organisation, das ist dann eher selten. Und die Tagesschau, die möchte halt ihr Medier rüberbringen auf eben das Web. Und ich finde es eine ganz gute Idee. Ich würde es mir angucken. Also so eine Tageswebschau würde ich mir doch regelmäßig auf meinen Plan setzen, fest, wenn die dann eben zu einer bestimmten Uhrzeit gezeigt wird und danach, und das ist ganz, ganz wichtig, als Archiv, also im Archiv abrufbar ist, und zwar für längere Zeit, da wäre ich dann also ganz zufrieden damit. Also das heißt, wenn zum Beispiel die Tagesschau 2 oder 3 Mal am Tag aktualisiert würde, dann könnte ich mir das dann eben frei gestalten, der Zeitplan, wann ich dann eben mir das Ganze angucke. Ja, das ist ja auch ein Vorteil gegenüber dem normalen TV, logischerweise. Ja. Bisher hat ja die ARD ihre Tagesschau, die normale Tagesschau, auch ins Web eingestellt, unter anderem auch diese Zusammenfassung in 100 Sekunden. Ja, aber so ganz ist es halt noch nicht. Es ist halt doch eine Sendung, die fürs TV produziert wurde und die wurde dann einfach ins Netz gestellt. Das ist schon mal ein guter Anfang gewesen, doch so eine spezielle Web-Tagesschau finde ich dann doch gut, wo man vielleicht auch, vielleicht ist es so jetzt aber rein eine Spekulation von mir oder so ein utopischer Denkansatz vielleicht auch, wo dann zum Beispiel auch interaktive Inhalte mit integriert sind, ja, zum Beispiel Links zum Anklicken etc., die dann eben vorgestellt werden beispielsweise, ja, oder wo man dann zum Beispiel Quellen überprüfen kann etc. Das wäre eine schöne Geschichte. Die Tageswebschau hat auch ein Logo und es wird in der digitalen Garage, in Anführungszeichen steht es hier schön, von Radio Bremen wird es da ausgetüftelt. Und ich hoffe, dass es nicht so lange auf sich warten lässt, bis dann eben dieses tatsächlich zustande kommen wird. Im Moment ist es noch nicht vorhanden. Es wurde am Mittwoch erst auf dem Herbsttreffen in Bremen beschlossen, dass es diese Tageswebschau geben wird. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie da die Konkurrenz drauf reagiert. Bestimmt wieder mit Klagen, weil die ja so, ja, so viel Qualitätsjournalismus bringen, dass sie natürlich da schon Angst haben, ja, dass sie ihr qualitativ hochwertigen Journalismus nicht mehr verkaufen können, wenn die Tagesschau da noch weiter sich im Netz etabliert. Ja, könnt die Ironie viel, ruhig suchen in meinen Sätzen. Ihr würdet sie sicherlich finden. Dann auch etwas, was ich eigentlich dachte, was absolut überfällig ist. EA Electronic Arts ist abgemahnt worden wegen Battlefield 3. Warum? Was ist passiert? Battlefield 3, ja, soll ich es jetzt überzogen ausdrücken? Oder soll ich es schön umschreiben? Ja. Also ich mache es mal beides. EA installiert Software, die den Rechner unter anderem dahingehend überprüft, ob Raubkopien etc. Oder Programme, die dazu geeignet sind, Raubkopien anzufertigen von Battlefield 3 vorhanden sind, installiert sind. Mit anderen Worten, Spy-Software. Ja, also diese Spy-Software wird installiert und diese Lizenz, die man da akzeptieren muss beim Installieren des Spiels und auch auf der Packung, diese, ja, fast schon sagen diese nicht zu erkennenden Hinweise darauf, ja, das ist jetzt auch ein Kritikpunkt gewesen der Verbraucherzentrale, Bundesverband VZBV, ja. Und die hat eben jetzt Electronic Arts abgemahnt. Und da wird eben diese Informationspolitik hier angeprangert. Das wäre so nicht korrekt. Es müsste viel deutlicher zu erkennen sein, welche Art von Software hier installiert wird mit Battlefield 3. Und auch das Einverständnis müsste da viel deutlicher nochmal, ja, erklärt werden, bevor die Leute ihr Einverständnis geben können. Oder beziehungsweise, man kennt es ja, das Durchklicken, ja, logisch, man will spielen. Ja. Also da reicht es nicht aus, dass irgendwo steht, so diese Verbraucherzentrale, da reicht es nicht aus, dass eben irgendwo sowas steht. Allerdings, die sogenannte Euler, ja, die steht auch hier in diesem Punkt unter Beschuss, denn auch da ist es nicht ganz so klar. Also selbst wenn man das durchlesen würde, was sowieso nicht getan wird, ja, dann ist es auch noch sehr, sehr undurchsichtig und es müsste eigentlich, das sag ich jetzt, müsste eigentlich draufstehen, Achtung, mit diesem Spiel wird Spyware und Schadsoftware installiert. Ja. Weil eigentlich ist es nichts anderes, ja. Ich weiß, ich möchte es auch nicht überdramatisieren. Ja, also diese Scan-Software gab es auch schon vorher. Ja, Programme, die eben geschaut haben, ob da irgendwas installiert ist, Treiber beispielsweise, die eben dazu geeignet sind, Kopierschutz zu umgehen und so weiter und so weiter. Ich finde es zwar nicht ganz korrekt, aber man muss auch nicht gleich hier in eine Panikhaltung verfallen. Dennoch finde ich es auch richtig, dass diese Verbraucherzentrale hier jetzt versucht, das so hinzudrehen, dass es eben deutlicher gezeigt wird. Und wenn EA das eben nicht will, das deutlich sagen, dann müssen sie eben das Produkt vom Markt nehmen. Ja. Das werden jetzt die Battlefield-Fans gar nicht hören wollen. Ja. Aber dennoch ist es so, dass hier auch diese Verbraucherzentrale sagt, wenn EA nicht vorhat, mehr mit den Daten zu machen, dann können sie die Unterlassungserklärung problemlos unterschreiben, denn auch da ist natürlich auch mit drin, dass eben EA die Daten nicht anders gebraucht, das, was sie sammeln, ja, als eben vorgegeben. Allerdings finde ich das schon grundsätzlich, dass EA diese Daten sammelt für ein Spiel, ist doch schon ziemlich skurril und ich würde mich da irgendwie unwohl fühlen, wenn ich wüsste, EA hat die Möglichkeit, hier auf meiner Platte frei rumzumurksen. Ja. Man weiß ja auch, dass solche Zugänge oftmals dann auch missbraucht werden können von anderen, die mit EA überhaupt nichts zu tun haben, eben Schadsoftware, andere Schadsoftware, die dann eben vielleicht da diese Lücke, die man sich selbst dann reinlegt in seinen Computer, auch ausnutzt dann. Ja. Dennoch, ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, solche Technologien oder solche Sachen hier zu arg, ja, sag ich mal, zu hypen, ja, zu arg ins Extrem umzuschlagen, obwohl ich, ja gut, bei manchen Sachen mache ich das auch wirklich so, ja, aber es ist nun mal so, dass gerade hier in Deutschland man dazu neigt, alles so zu dramatisieren, was auch nur im Entferntesten mit der Privatsphäre und Schutz und so weiter zu tun hat, ja. Und dass man das oftmals auch unter sehr falschen Voraussetzungen. Also ich hab da letztens gerade eine E-Mail-Konversation gehabt mit einem Bekannten von mir. Da habe ich nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, was da für Meinung vorherrscht. Ich möchte es gar nicht im Detail jetzt wie es in dem konkreten Fall war, beitreten, aber da wird es einem Angst und Bange für die technische Zukunft, die technologische Zukunft in Europa, wenn man sowas hört. Das ist echt schon traurig. Und das scheint sich auch jetzt langsam, aber sicher, ja, ich hatte es ehrlich gesagt schon gewundert, dass es das so lange dauert, aber langsam, aber sicher wird sich das zeigen, auch wirtschaftlich. Beispielsweise der Servermarkt wächst weltweit, außer in Westeuropa. Da würde ich mir doch mal Gedanken machen, woran so etwas liegt. Die teilweise technikfeindliche Haltung von einigen europäischen Ländern, darunter zählt auch Deutschland, ganz klar, vielleicht sogar eines der technikfeindlichsten in Europa. Diese Skepsis, die geschürt wird auch von der Bevölkerung, beziehungsweise von den Politikern in der Bevölkerung, die macht sich dann doch langsam bemerkbar und das ist ein ganz gefährlicher Punkt. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass die Regierung da das sehr, sehr schlecht sieht, weil amerikanische Firmen immer mehr Marktmacht auch in Deutschland bekommen und dann eben versuchen, die Panikreaktion gegen diese Firmen zu wettern. Und eben alles schlecht zu machen, was diese Firmen anbieten in Deutschland. Nur da gibt es keine Alternative dafür, solange man nicht selbst auch Alternativen anbietet. Und wenn man dann eben solche, sage ich mal, Spezies hat, wie zum Beispiel so ein Datenschutzbeauftragter, der meint, ein Like-Button von Facebook verstößt in eklatanter Weise gegen das deutsche Datenschutzgesetz. Dann muss ich ganz klar sagen, da braucht man sich aber auch nicht zu wundern, dass es eben in Deutschland keine Alternativen für diese amerikanischen Dienste gibt, weil eben diese Firmen hier keine wirkliche Existenzgrundlage sehen können. Also ich habe es schon an anderer Stelle mal gesagt, also wer hier als Start-up eine Idee hat, ja, der geht am besten damit in die USA oder nach China und tut dort sein Geschäft eröffnen, ja, und von dort aus starten und dann irgendwann mal einen Ableger machen vielleicht, ja, von der Basis aus, weil ansonsten hier, da wird man ja zu Tode bürokratisiert, noch bevor der Dienst überhaupt richtig ja, in die Puschen kommt, ja. Also ich muss schon sagen, hier verbaut man sich ganz gewaltig Märkte und wenn diese technikfeindliche Haltung eben da weiter anhält, dann wird das auch noch weitere Konsequenzen haben, eben nicht wie hier jetzt in dem Bericht vorgelegt, dass eben der Servermarkt außer in Westeuropa sonst überall wächst, ja. Das sind auch Gelder mit verbunden, das sind auch Arbeitsplätze mit verbunden, ja, das muss man auch immer sagen, das hört sich ja immer so abstrakt an, ja, bei diesen ganzen Computergeschichten, ja. Ja, und was haben wir davon, wenn eben jetzt der Servermarkt wächst weltweit, außer bei uns, wenn er bei uns wachsen würde, hätten wir doch nichts davon, ja, wir hätten schon was davon, ja. Know-how, die eben Firmen bei uns sammeln können, Firmen, die bei uns auch Server anbieten, vielleicht auch für andere Länder wiederum, ja, und so weiter und so weiter. Geschäftsgrundlagen, Technik, Klima und so weiter und so weiter, das alles hängt eben auch mit solchen Dingern zusammen. Aber wie gesagt, wer will dann schon bei uns noch einen Server betreiben, ja, als Firma, da muss man ja aufpassen. Entweder gehört man dann zu den Großen, die sich rechtlich so weit wehren können, und selbst die haben es manchmal schwer, so dass auch schon große Unternehmen durchaus des Öfteren mal laut drüber nachdenken, eben ihr komplettes Geschäft sozusagen zu verlegen in andere Länder. Ja, und das ist eben ziemlich kritisch, wie ich sage. Und wie gesagt, das fängt jetzt hier vielleicht mit dem Servermarkt, ist das jetzt noch nicht die große Sache, muss man vielleicht zugeben. Aber dennoch ist es schon ziemlich bedenklich, und das ist erst der Anfang. Wenn Europa sich weiterhin so technikfeindlich verhält, dann wird es auch irgendwann eine ganz gewaltige Quittung bekommen, und ja, das wird dann nicht sehr schön ausgehen. Skepsis, ja, ist manchmal zwar gut, übertrieben, wie gesagt, schlecht, sehr schlecht sogar, und bei manchen Sachen, da gibt es auch so ein Impuls, ja, so ein Panikimpuls auch in anderen Ländern, wobei das ungleich schwerer ist. Zum Beispiel mit Carrier IQ. Dieser Skandal, der schlägt momentan ziemlich Wellen. Das war auch das beherrschende Thema letzte Woche eigentlich in allen Medien und Seiten. Ja. Die Leute haben sich über das Carrier IQ aufgeregt. Im Ancast habe ich das mit Mo schon längere Zeit angesprochen gehabt, denn es gab da so ein Spy-Tool von HTC, sage ich mal ganz einfach mit der Spy-Tool. Entschuldigung. Und da waren auch so als mögliche alle Daten ja, gesammelt worden, und dann eben, ja, weiß man nicht, was eben dann damit gemacht wurde. Und das ist das große Problem. Im Prinzip sagen so Firmen wie Carrier IQ, ja, es wird auf jeden Fall nichts Schlimmes damit gemacht. Da werden keine Daten verwertet, es ist alles anonymisiert, aber es ist eben so, dass zumindest könnte die Firma, ja, einzelne Tastendrücke speichern und eventuell dann daraus Rückschlüsse ziehen, für was man das eben alles genutzt hat. Theoretisch. Rein theoretisch könnten da auch Passwörter mit ausgespäht werden von der Firma. Und das ist schon gar nicht so schön zu wissen, wenn eben eine Firma die Möglichkeit dazu hat, das zu tun. Allerdings, eine Firma kann das sowieso immer, und zwar ist das der Provider. Der weiß zum Beispiel auch immer, welche Nummern man anruft, ja, und wann man angerufen wird, von wem man angerufen wird, sofern der eine Übertragung hat. Theoretisch geht es sogar so weit, dass selbst wenn derjenige keine Rufnummer ertragen hat, der Provider feststellen kann, wer wann angerufen hat. Ja, man weiß sogar, in welcher Funkzelle man sich befindet, also wo derjenige ist. Das weiß alles der Handyanbieter. Aber niemand regt sich darüber auf, weil das ist ja der Handyanbieter. Und genau diese Handyanbieter, die haben auch eben stark betrieben, dass eben Carrier IQ auf den Telefon installiert wird, um eben, wie sie sagen, Statistiken, Netzverbesserungen etc. zu ermöglichen mit Smartphones. Ja. Das kann man so oder so sehen. Die große Panikmache, ja, da bin ich eigentlich nicht dafür. Auch nicht bei sowas wie Carrier IQ. Aber jetzt kommt wieder die Einschränkung. Der Nutzer muss klipp und klar wissen, was er kauft, dass diese Software installiert ist, und er muss deren Nutzung zustimmen. Und zwar klar und deutlich. Da muss ein Requester sein, beispielsweise, der sagt: Achtung, Sie installieren, oder hier ist ein Programm installiert auf diesem Handy, das es ermöglicht der Firma, jegliche Benutzung des Telefones theoretisch zu locken und auch Passwörter mitzulesen, etc. etc. Das muss da drin stehen, klipp und klar, und der Benutzer muss auf Ja drücken. Und wenn er das nicht tut, dann darf entweder diese Software überhaupt gar nicht funktionieren oder er muss die Möglichkeit haben, von einem Kaufvertrag zurückzutreten, dass das eben dann nicht geht. Wenn er allerdings dieses macht und damit einverstanden ist, dann ist das natürlich auch sein Bier und auch das muss möglich sein. Also man sollte jetzt sich nicht darauf festlegen, jetzt sowas wie Carry IQ komplett zu verbieten, denn das würde nämlich genau wieder so eine negative Welle hervorrufen, die dann zwar alles, was mit Carry IQ zu tun hat, verteufeln würde, gleichzeitig aber stehen Dutzende von anderen Programmen in den Startlöchern, um Carry IQ zu ersetzen, die im Prinzip das Gleiche machen. Und das ist klipp und klar. Jedes Telefon, jedes Smartphone, ja, hat Software wie diese von Carrier IQ irgendwo implementiert, weil es ist utopisch zu glauben, dass die Netzbetreiber nicht wissen wollen, was mit ihren Geräten statistisch gesehen gemacht wird. Und da kann man auch 100% sicher sein, dass alle, die jetzt sagen hier, Carrier IQ, bei uns ist keine Carrier IQ drin, dass die dafür andere Software haben, die das macht. Es ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass man mit einem Handy vollkommen, sage ich mal, beobachtet, ja, irgendwas machen kann. Das zählt sogar für normale Handys, wie gesagt, für Telefone und SMS, ja, für Telefonate und SMS. Und das zählt insbesondere für Smartphones dann auch mit anderen Sachen, die man auf dem Smartphone macht. Das muss einem klar sein. Ja, definitiv. Ja, und genau da liegt eben wieder das Problem. Wo soll man jetzt anfangen? Auszuflippen, ja, wo sollte man sagen, ja, oh, Carry IQ, Spyware, Malware oder was weiß ich alles, ja. Und wo soll man dann sagen, ja, okay, ist halt normal. Ja. Ich selbst, ehrlich gesagt, muss auch noch dran denken. Gut, ich habe ein Nexus S als Telefon beispielsweise, ist ein Android-Gerät und Google hat schon gesagt, also dass auf ihren Google Nexus-Geräten, also diesen Nexus-Modelle, dass da absolut keine Software von Carrier IQ drauf ist. Wie gesagt, was das im Endeffekt bedeutet, ob da nicht andere Software drauf ist, die dasselbe macht, das weiß man natürlich nicht, ne? Klar. Aber Carrier IQ Software ist keine drauf. Wohl aber zum Beispiel Samsung, andere Samsung-Modelle, die haben teilweise Carrier IQ. Auch das Apple iPhone hat Carrier IQ drin. Jawohl, das hat Apple sogar bestätigt. Und ich bin mir da fasziniert, wie das teilweise Apple-Fans probieren, wieder herumzudrehen. Apple hat gesagt, dass sie nicht auf allen Geräten, die unter iOS 5 laufen, ja, Carrier IQ Software benutzen. So. Das heißt, im Umkehrschluss, ja, es gibt Geräte, die unter iOS 5 laufen, von Apple kommen und Carrier IQ benutzen. Boom. So, jetzt kann man sich vorstellen, kann man mal gucken, was das ist. Ist es das iPad, wo keine Software drauf ist? Ist es das iPhone, wo keine Software drauf ist? Wer weiß. Oder ist es vielleicht nur der iPod Touch, wo keine Software drauf ist? Falls es schon mit iOS 5 gibt, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, das wäre die logische Konsequenz. Ja, also der iPod Touch, der wäre wahrscheinlich nicht sehr interessant für die Netzbetreiber. Warum sollte da die Carrier IQ Software drauf sein? Da hat ja gar keine Netzanbindung. Und das iPhone, das iPad, schon. Also, was soll das heißen? Das ist alles Mumpitz, ja. Und dann daraus zu schließen, dass Apple keine Carrier IQ Software einsetzt, ich weiß nicht, wo man das gehört hat, da muss man schon arg verblendet sein, um das daraus lesen zu können, weil die Umkehrschlüsse sind klar. Es gibt iOS 5 Geräte von Apple mit Carrier IQ drauf. Boom, Ende aus. So, das ist ein Fakt. Das hat Apple selbst gesagt. Allerdings auch jetzt angekündigt, dass die Carrier IQ von allen Geräten entfernen wollen. Irgendwann mal. Also hin und her, das ist auch so eine Informationspolitik, wo ich sage, okay, es wurde gesagt, wie es jetzt die Menschen auffassen, das ist halt ihre Sache, ja. Man kann es so oder so sehen. Aber es war halt nichts zu sagen, ja, die einen bösen Smartphones und die anderen guten Smartphones, die gibt's nicht. Ja? Also diese Carrier IQ Software oder Android Software ist auf jedem Smartphone drauf. Boom. So, und dann, jetzt könnt ihr dann die Konsequenzen daraus ziehen. Wie gesagt, Panik machen muss man nicht damit, aber Ich finde schon sehr, sehr komisch, dass eben Firmennetzbetreiber oder auch Handyhersteller hier probieren, einen diese Software unterzuschieben, ohne dass klipp und klar sowas das gesagt wird. Eigentlich müsste ein Warnaufkleber auf die Verpackung drauf, so wie auf Zigaretten. Achtung, dieses Telefon enthält Spyware. Boom. Und dann wäre alles klar. Die Leute kaufen es trotzdem, genauso wie die Leute auch Zigaretten kaufen, obwohl da drin steht, dass man stirbt, wenn man da raucht, ja, in der Zeit. So, zack. Und die Leute kaufen es trotzdem. Und genauso würden es die Leute auch kaufen. Aber die Leute, wo eben dann sagen, nee, das möchte ich nicht, die haben zumindest die Wahl, weil sie das wissen, dass es so ist. Und können dann eben darauf verzichten, dieses Smartphone dann zu kaufen. Hm? Okay. Also, Aufreger der Woche war das Carrier IQ-Skandal. Ja. Gut. Also, was Nettes gab es auch noch, die neue Google Bar. Da gibt es einen Trick, wie man die jetzt nutzen kann. Ich habe den Artikel verlinkt, ist jetzt zu. Kann euch das Cookie sowieso nicht diktieren hier. Ich habe einen Link zu dem Artikel reingesetzt, den ich schnell zusammengezimmert habe. Da steht dann drin, wie man die Google Bar sofort bekommt. Kurzform ist, man muss die Erweiterung Cookie Edit installieren. Ja. Zum Beispiel auf Chrome. Dann auf google.com gehen. Dort dieses Cookie, das man dort dann bekommt von google.com, muss man editieren und dann ersetzen durch den String, den ich dort in dem Artikel reingeschrieben habe. Dann das Ganze übermitteln und schon hat man die neue Google Bar. Die neue Google Bar sieht übrigens sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Ob das bei jedem gut ankommt, das ersetzt diese schwarze Leiste jetzt hier oben, ja, wird jetzt ersetzt durch diese Google Bar. Mir gefällt es ganz gut. Kann man durchaus vorstellen, dass ich manche da ein bisschen aufregen würden, aber das ist die neue Google Bar, die wird jetzt ausgeliefert, die alte verschwindet definitiv auf allen Google Produkten und die neue wird auf allen Google Produkten eingesetzt werden, wie ich schon orakelt habe. Da muss man aber keinen Professor, da muss man kein Hellseher dafür sein, ja, nämlich mit dieser Google Plus Integrierung direkt. Also wie ich schon gesagt habe, Google Plus wird überall sein bei Google in Zukunft. So, das nochmal kurz, wie gesagt, bringt jetzt gar nichts weiter, großartig darüber zu reden. Link findet ihr im Begleitartikel auf wochensicht.zenetcast.com. Dann haben wir noch etwas Kurioses. Chrome überholt Firefox. Und zwar zum ersten Mal im echten Leben sozusagen. Ja. Das heißt nicht nur bei Downloads, sondern auch bei der Benutzung. Und das ist also eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung, weil es... Google Chrome ist ja, wenn man das in anderen Browsern messt, noch nicht so alt. Mir unverständlich, beziehungsweise ich weiß, es ist eigentlich nicht unverständlich, ich weiß schon, warum es ist, Internet Explorer immer noch mit 40,63% Marktführer. Ja, da geht einem eigentlich der Hut geht eben da hoch. Wer nutzt denn heute noch einen Internet Explorer? Ich kann auch sagen, wer den nutzt, nämlich die Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, den Computer auspacken, einschalten und dann ist da eben auf ihrer Windows-Oberfläche eben Internet Explorer eingestellt und dann wird er halt genutzt, fertig. Und wenn dann gefragt wird, was installiert wird, dann ja, ist das halt, was oben in der Liste steht oder so. Ne? Ja, so viel zu dem Thema. Aber Google Chrome dann immerhin auf zweiten Platz, 25,69%. Und knapp dahinter ist Mozilla Firefox dann mit 25,23%. Danach kommt Safari mit 5,92%. Übrigens der einzige Browser, der kein WebM unterstützt bei HTML5 Video. Ja, 5, die ist knapp 6%, naja, kann man auch vernachlässigen. Opera hingegen 1,82% können das. Übrigens WebM auch von Firefox, von Chrome und auch vom Internet Explorer. Ich höre es immer wieder falsch in den Medien. Ja, der Internet Explorer unterstützt WebM genauso wie jedes andere Format, das eben installiert ist auf oder unter Microsoft Windows. Das heißt, alle gegen Safari und damit dürfte ja die Entscheidung eigentlich gefallen sein für Web-Developer. Ne? WebM ist das Format Und wer den 6% auch noch huldigen will, der kann eben noch zusätzlich MPEG-4-Video mit anbieten. Ja. Jetzt bin ich von Kuchenbacken auf. Nee, sage ich jetzt nicht, wohin ich da gekommen bin. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall bemerkenswert ist, dass Chrome innerhalb kurzer Zeit den Firefox schon überholt dazu. Ja, so halb weinend, halb lachend, ja, sehe ich das. Ich selbst nutze auch den Google Chrome. Warum? Weil es mit der Abstand schnellste Browser ist. Ich höre zwar immer wieder andere Stimmen, aber das kann ich absolut nicht bestätigen. Das ist hier bei mir also ein Unterschied zwischen Tag und Nacht und das bei, obwohl ich am Google Chrome alles voll Erweiterungen installiert habe und auf dem Firefox nur ganz, ganz wenige und habe es auch schon ohne Erweiterung probiert und dennoch ist der Geschwindigkeitsunterschied so groß. Also Google Chrome ist wesentlich schneller als Firefox, wesentlich schneller. Ich kann es gar nicht, vielleicht hat das auch mit verschiedenen Systemen zu tun, dass vielleicht Chrome auf Windows, auf Mac oder sonst irgendwo irgendwie anders läuft. Ich weiß es nicht genau. Also unter Linux gibt es jedenfalls geschwindigkeitsmäßig keine Alternative zu Chrome. Definitiv. Mit Abstand. Das ist der schnellste Browser dafür. Also ich würde gerne mal wieder Firefox nutzen, weil ich finde auch die Idee gut. Ja, ich mag solche Open Source Projekte. Ich meine, Chrome ist zwar auch ein Open Source Projekt, wenn man so will, aber dennoch bei Firefox kommt da immer noch der Flair dazu. Das ist eben ja, wie soll man sagen, ein Urprojekt der Open Source Szene war. Ja, das Vorzeigemodell im Prinzip jahrelang. Und es hat schon jede Menge Sympathie. Auch auf meiner Seite. Also ich würde gern wieder Firefox nutzen, aber die technischen Unterschiede sind so groß, dass ich die Einschränkung da nicht mehr machen will, dass ich da lieber dann Chrome benutze, der mir vielleicht ja, ideologisch her nicht so sympathisch ist wie der Firefox. Ja, aber nee, das kann ich mir echt nicht mehr antun. Ich habe es letztes gerade wieder probiert in der Version 8 ist es, ich weiß nicht genau. Oder 9, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich blick da auch schon immer bei den Releases durch. Damals, also vor einer Woche jedenfalls, die aktuelle. Und da musste ich dann also echt deutlich merken, wie ich warte und warte und warte, während es bei Chrome Design zack, zack, zack aufgebaut ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe es auch alles probiert mit Cache löschen und Verlauf löschen und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist der Unterschied deutlich spürbar. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch was dazu sagen, zu Technikfeindlichkeit und Datenschutz und so weiter, beziehungsweise nicht ich, sondern der liebe Jeff Jarvis, den ich ja schon öfters hier ja, zitiert habe, ja. Der hat sich auch wieder zu Wort gemeldet, denn er ist gerade in Deutschland, und zwar bei dem Demokratiekongress der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und dort hat er eine Grundsatzrede gehalten zu neuen Öffentlichkeiten, ja, und Prinzipien für die Netzkultur vorgeschlagen. Ja. Und da hat er eine Rede gehalten. Ich habe die verlinkt. Da kann man auch die Rede im kompletten Wortlaut lesen. Und im Prinzip ist da der ja, sagen wir, der Grundkonsens ist dann eben da drin, dass die Leute, vor allem die Deutschen, er redet die Deutschen direkt an ihr Deutschen, seid öffentlicher. Ja. Und damit hat er eigentlich auch schon ein großes Problem in Deutschland angesprochen. Ja. Nämlich, dass eben Privatsphäre und Öffentlichkeiten kein Widerspruch sein müssen. Warum sollte man alles geheim halten? Warum? Ja. Warum kann man nicht auch die Chancen nutzen, die es gibt, wenn man sich an die Öffentlichkeit mit etwas wendet? Etwas, was das wichtigste Recht eines jeden Menschen in einem freien Staat ist, ja, in einem freiheitlichen Staat, ja, ist das Recht, öffentlich seine Meinung zu äußern. Wenn man das aber nicht tut, weil man Angst vor allem Möglichen hat, ja, dann wird dieses Recht ja von einem selbst ad absurdum geführt. Ja. Man sollte doch froh sein, dass es jetzt durch das Internet die Möglichkeit gibt, alles in der Öffentlichkeit darzulegen, so wie man selbst die Dinge sieht. Wenn man Angst hat davor, alles Mögliche zu tun, ja, dann, das soll man dann wieder sagen, ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold? Nein, das kam aus einem düsteren Zeitalter, ja, dieser Spruch im Prinzip, weil es zeigt nämlich, dass man lieber seine Klappe halten soll. Aber ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee ist im Informationszeitalter, denn wer die Klappe hält, verliert. So sieht das aus. Ja. Also Jeff Jarvis drückt das also ein bisschen anders aus, der ist ja auch viel redegewandter, ja, und ist total genial, wie ich finde, aber er analysiert das Problem hier auch verständlich für, sag ich mal, Normalsterbliche. Ja. Und er sagt dann zum Beispiel auch, ja, wo man aufpassen muss, ja, was genau sind wirklich die Probleme der Privatsphäre und wo überschätzt man die Privatsphäre. Und ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht, allerdings, das ist mir gerade mal so eingefallen, ja, die Privatsphäre ist auch ein Fluch, zumindest mal in einem gewissen Rahmen. Ja. Wenn niemand mehr etwas weiß, was der andere tut, dann ist ein gemeinschaftliches Leben ja gar nicht mehr möglich. Ja. Ich sag mal, schlimmer als heute das Internet war vor 100 Jahren oder vor, sagen wir mal, vielleicht vor 90 Jahren, ja, vielleicht auch noch vor 60 Jahren, das gemeinschaftliche Zusammenleben. Ja. Denn wenn man vor allem, wenn man in kleineren Ortschaften gewohnt hat, dann wusste jeder wusste, was der andere macht. Ja, in dem Ort, da konnte nichts geheim bleiben, ja. Der Bäcker war die Informationszentrale sozusagen, ja, und alle wussten, ja, der hat sich jetzt das neu gekauft und der das, ja, bis zum heutigen Tag geht das noch so in einigen kleinen Orten, ja, wo die Privatsphäre quasi in der Form, wie man sich das so vorstellt, wenn man das alles so liest, überhaupt gar nicht mehr existiert, ja, und hat auch nie existiert, ja. Und das hat einen Vorteil, dass wenn jemand Hilfe braucht, ja, dass zumindest dann andere, ja, schon auch mit reagieren können. Wenn man dann das Glück hat und hat zum Beispiel freundliche Nachbarn, ja, dann weiß man, wenn der eine im Urlaub ist, ja, und der andere, den man noch nie gesehen hat, auf dem sein Grundstück rumschleicht und kann dann eben gleich Maßnahmen ergreifen. Ja. Aber wer den anderen überhaupt nicht kennt, und wer nichts über den anderen weiß, da kann man auch nicht helfen, ja. Dann kann man überhaupt nichts tun, ja. Deswegen ist es eine Gratwanderung von dem, was man eben geheim halten soll, privat halten soll und was man eben auch in der Öffentlichkeit preisgeben kann. Jedenfalls kann man viel mehr preisgeben, als normalerweise die Deutschen bereit sind, freizugeben. Und auch das ist ein Punkt, was vielleicht die Transformation in das neue Zeitalter der Informationstechnik dann eben für uns schwerer machen wird. Wenn wir nicht bereit sind, auch Sachen zu akzeptieren, beziehungsweise wenn wir nicht bereit sind, auch zu sehen, dass es auch Chancen gibt und nicht nur Gefahren. Ja. Gut, ich habe schon wieder viel zu viel geredet darüber. Lest einfach mal den Artikel durch, auch wenn er extrem umfangreich ist. Ja. Aber vielleicht den Schlusssatz von Jeff Jarvis noch. Ich fordere Sie auf, sich an den Geist Gutenbergs zu erinnern und unser nächstes Instrument der Öffentlichkeit, das Netz, zu pflegen. Wir sollten bereit sein, öffentlicher zu leben, zu arbeiten und zu regieren. Wir sollten die Vorteile der Verbindung mit anderen ernten. Das Zitat von Jeff Jarvis. Genau, und da kann ich mich eigentlich nur anschließen und kommen auch jetzt schon zum Ende, ganz unvermittelt, ja, die Rios wochen sich schon wieder rum, ist ja unglaublich, ja, wie schnell das geht, obwohl ich so viel gesprochen habe heute schon wieder, ich bin schon ganz heiser, ich weiß auch nicht, was es soll. Ich hoffe, ich schalte nachher den Uncast durch, denn nachher geht's rund, Android-Themen, da werden wir auch noch ein bisschen was über Carrier IQ sagen, zusammen mit dem Mo, und da, den findet ihr auf uncast.netcast.com beziehungsweise auf Ustream gibt es einen Livestream dann um 18 Uhr. Und Informationen und weitere Links und so weiter findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Und ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio. E-Mail könnt ihr mir schreiben, rio@thenetcast.com. Und auch, es gibt auch eine Google Plus Page, da könnt ihr wunderbar Kommentare und alles Mögliche schreiben, da freue ich mich immer super drüber. Und zwar ist das einfach, geht einfach über den Link G+, also gplus.to/wochensicht. Genau. Oder sucht einfach auf Google Plus unter Rios Wochensicht und dann kommt ihr auch direkt auf die Page. Und das war's. Dann wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Und hoffentlich nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.